Meine Damen und Herren, das alte Jahr zählt noch 3 Minuten. 3 Minuten noch und Sie gönnen uns bitte eine ganz kleine Pause vor dem Regierenden. Hier ist RIAS Berlin, verehrte Hörerinnen und Hörer, und nun ein Wort des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Schütz. Meine lieben Berlinerinnen und Berliner, das Jahr 1972 geht zu Ende. Seine Bilanz ist positiv. Wir können mit dem Erreichten zufrieden sein, denn unser Leben ist sicherer, friedlicher geworden. Die Krise, die uns lange Jahre auf dem Weg durch die Zeit begleitet hat, konnte durch die nunmehr praktizierten Verträge und Vereinbarungen gebannt werden. Das Vier-Mächte-Abkommen hat sich bewährt. Der Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ist abgeschlossen und steht 1973 zur Ratifizierung und Inkraftsetzung an. Er wird weitere Erleichterungen gerade für uns Berliner bringen. Denn so wie wir im Zentrum der Spannungen gelebt haben, so leben wir nun im Zentrum der Erleichterung. Das heißt aber nicht, dass unser Leben ein leichter Spaziergang wird. Wir werden hart arbeiten müssen, um den Maßstäben gerecht zu werden, an denen man uns misst. Wir wollen West-Berlin als eine moderne, weltoffene, zukunftsorientierte Stadt weiterentwickeln. Wir wollen Beispiele setzen und uns nicht auf Erreichtem ausruhen. Es gilt allen Zweiflern zu beweisen, dass diese Stadt wichtige Funktionen erfüllen kann, in einer Welt mit mehr Frieden und mehr Sicherheit. Ihnen allen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger und allen Freunden unserer Stadt sei es gesagt, möge 1973 ein gutes, ein glückliches, ein erfolgreiches Jahr für jeden Einzelnen von uns, für uns alle sein. Sie hörten ein Wort des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Schütz. Meine Damen und Herren, noch 20 Sekunden haben wir 1972. Noch 15 Sekunden. Noch 10 Sekunden, haben Sie das Glas in der Hand? Gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1, 1973. Meine Damen und Herren, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RIAS Berlin wünschen Ihnen für das neue Jahr alles Gute, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Musik